Hey Mann, schau mal, was ich hier habe. Eine magische Flöte. Die Zauberflöte. Hast du das ganze Essen eingeworfen? So ist es. Dick!